Wort. Verdammt, ich lieb dich noch, vielleicht hört das ja niemals auf. Ich lieb dich noch, vielleicht hört das ja niemals auf.